Erster kommt, wir wollen zum Herrn zurückkehren, denn obwohl er uns verletzt hat, wird er uns auch wieder heilen und verbinden. Zweiter, er wird uns nach 2 Tagen wieder lebendig machen, damit wir am 3. Tag aufstehen und vor ihm leben können. Dritter, wir wollen uns anstrengen, den Herrn zu erkennen, da er so sicher kommen wird wie die Sonne am frühen Morgen. Vierter, Gott fragt, was er mit Ephraim und Juda machen soll, weil ihre Liebe so flüchtig wie der Morgentau ist. Fünfter, deshalb hat Gott sie durch die Worte der Propheten gewarnt, damit sein Urteil so deutlich wie das Tageslicht wird. Sechster, Gott wünscht sich Liebe und Treue statt Schlachtopfer, da ihm die Erkenntnis Gottes wichtiger ist als Brandopfer. Siebter, doch sie haben den Bund wie Menschen gebrochen, indem sie Gott an diesem Ort die Treue verweigert haben. Achter, Gilead ist eine Stadt voller Übeltäter geworden, in der man überall die Spuren von vergossenem Blut findet. Neunter, die Priester lauern wie Räuberbanden am Weg nach Sichem, wo sie morden und schändliche Taten begehen. Zehnter, im Haus Israel hat Gott grauenhafte Dinge gesehen, weil Ephraim fremden Göttern dient und das Volk unrein geworden ist. Elfter, auch für Juda ist eine Ernte der Strafe vorbereitet, während Gott das Schicksal seines Volkes verändern will.